Telekom-Fernsprecher Dünenstraße 11 Sinowitz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild der Firma Edeka Neukauf. Wir lieben Lebensmittel. Mit der Aufschrift Edeka Neukauf mit großer Weinabteilung, mit Getränkemarkt, mit Postshop und Lotto. Neue Strandstraße 38, Ostseebad Sinowitz. Ansonsten gehört zur weiteren Ausrüstung ein Hinweisschild der Touristeninformation Kurverwaltung Sinowitz mit einem Hinweisschild zum Museum Rolf Werner in Bansin, D-Straße 60, Malerei, Zeichnung Rolf Werner, Führungen täglich um 11 Uhr. Außerdem Mai bis September, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, 14.30 Uhr und 18 Uhr, Spezialführungen. Ja. Ansonsten, außer einigen weiteren touristischen Hinweisschildern, unter anderem zum Thema Abenteuerflöße auf den Spuren von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, erkunden Sie das idyllische Achterwasser und die Krumminer Wieg mit dem Peenestrom. Beobachten Sie die Seeadler in ihrem Revier, Kraniche und Kormorane, Reiher, Kiewitze, Biber und vieles mehr im Schilfgürtel und in den kleinen Buchten. Informationen und Buchungen für das Abenteuer Flößen unter Naturcamping Usedom, Zeltplatzstraße 20. Ansonsten hier in Sinowitz an der neuen Strandstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Nach heute.